gewundert mich immer wieder. Alles ist irgendwie geschaffen. Die Welt ist so schön, ich bin gerne hier. Ich seh mir die Blumen an. Die Sterne liegen am Rande des Weges. Doch ich stoß mich nicht dran. Dem Felsen in der Brandung steht mein Haus. Und wenn der Sturm peitscht, bin ich in Sicherheit. Nirgendwo geht alles glatt. Und nirgendwo ist alles sinnlos. Nirgendwo ist besser als bei dir. Nirgendwo gefällt es mir mehr. Nirgendwo ist es wirklich schwer. Vieles geht vorbei und Gutes kommt wieder. Manches geht einfach zu schwer. Die Zeit ist nicht leicht, doch ich weiß genau, dass du nicht von meiner Seite weichst. Mit dir ist es schön und ich bleib. Steht mein Haus und wenn der Sturm peitscht, bin ich in Sicherheit. Nirgendwo geht alles glatt und nirgendwo spielt es eine Rolle. Nirgendwo gefällt es mir mehr. Nirgendwo ist es wirklich schwer. Nirgendwo, wo ich lieber wär. Nirgendwo, nirgendwo, nirgendwann, doch überall. Leben, Tod, Freude und Schmerz seit dem Sündenfall. Segen, Fluch, Liebe und Hass. Irgendwo und irgendwann, niemals stolz, doch so froh. Nirgendwo und nirgendwann, ich lebe mein Leben, sterb den Tod. Irgendwo und irgendwann, seh den Weg, kein Ziel, geh weiter. Diesen Weg entlang, viel Zeit ist vergangen, ist egal. Denn irgendwann, irgendwo geht's weiter, dort nehme ich dich ins Gespann. Weiß nicht warum, wieso das passiert, doch weiß, dass es so ist. Bin mir gewiss, dass es richtig ist, weil es so ist. Selbst wenn ich angepisst bin, mich wieder verlaufe, schaff ich dann anzuhalten und mit Gott zu verschnaufen. Alles glatt und nirgendwo ist alles sinnlos. Nirgendwo ist besser als bei dir. Nirgendwo gefällt es mir mehr. Nirgendwo ist es wirklich schwer. Nirgendwo, wo ich lieber wär.